Where's the shame in my case? Has it fallen out? Did it drop to the floor? Das war Musik aus einem Heimstudio im Londoner Stadtteil King's Cross, inklusive einer Orgel, die klingt, als wäre sie von Doors Keyboarder Ray Manzarek ausgeliehen. PSAPP nennt sich der Act, P-S-A-P-P. PSAPP ist ein Duo, Galia Durant ist die Sängerin, Karim Klassman der Elektronikspezialist, beide spielen diverse Instrumente und ein paar Gäste liefern zusätzliche Klangfarben. Die Songs auf dem zweiten Album von PSAPP sind alles Eigenkompositionen von Galia Durant und Karim Klassman. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk war Song Nummer 2 der neuen PSAPP-LP. Sie heißt The Only Thing I Ever Wanted, alles, was ich je wollte. Und der Song, der zu hören war, trägt den Titel King of You. PSAPP könnte man noch als Newcomer bezeichnen. PSAPPs erstes Album erschien Anfang des vergangenen Jahres. Erste Aufnahmen des Duos tauchten 2003 auf Kompilationen und auf eigenen EPs auf. PSAPP sind sicher nicht die ersten, bei denen eine zarte Frauenstimme sensible bis melancholische Songs singt, eingebettet in verspielte kammermusikalische Arrangements und Geräusch- und Elektronikbeigaben. Aber um das zuerst geht es bekanntlich nicht immer. Der Charme der unaufdringlichen Musik und der Witz des aufklappbaren LP-Covers und des Beiblattes sind genug Empfehlungen, der Platte Gehör zu schenken. In dem Song Needle and Thread geht es zum Beispiel um den Wunsch, den oder die Geliebte vor einem Zusammenbruch zu bewahren. Metaphorisch gesehen helfen da Nähnadel und Faden, also sind in diesem PSAPP-Song auch Nähmaschinen zu hören. Das Cover der LP von PSAPP und das Beiblatt sind voll von Katzenkarikaturen. Katzen der unterschiedlichsten Charaktere tauchen auf, zum Beispiel in dem Cartoon der genial benannten Band The Fucking Brilliants. Einer der beiden Leadsänger ist ein Kater mit Fez und Schnurrbart. Und in Anspielung auf das Heimstudio von Galia Durant und Karim Klassman hängen in einem Cartoon eingerahmte Bilder an der Wohnzimmerwand. Das sind dann echte Fotos aus dem Heimstudio, eine Katze auf dem Vibraphon, dieselbe auf dem Mischpult, vor einem 30 Jahre alten analogen Bandecho-Gerät und so weiter. Und natürlich sieht das Ganze im LP-Format schöner aus, ganz zu schweigen vom Klang analoger Schallplatten aus Vinyl. Die nächsten beiden Songs kommen aus Oakland, Kalifornien und beschäftigen sich mit dem Teil der Bevölkerung, der hierzulande Mittelschicht genannt wird. Middle Class Stomp und Middle Class Kill heißen die Nummern. Der Middle Class Stomp beginnt mit den Zeilen: Dein Schicksal ist vermutlich nur dadurch besiegelt, wie gut du in Weiß aussiehst. Sagen wir mal, die wollen dich perfekt, so wie ein Weißer in Führungsposition sein soll, wie jemand, dem jeder einzelne Nerv gezogen wurde, ersetzt durch Kupferdraht, der strahlend weiße Zähne verpasst bekommen hat und dem beide Augen mit Fabrikglas bedeckt wurden. Like a man who's had every single nerve to move and breathe. Place with copper wiring, kicking gates and blow teeth. Head over eyes, tapped off the factory glass, imagine if you're free. Help a mere thought of being born to war complete and so. The merch got stale and you stole us, some say them. Dough is high, 750 on a sturdy bag of sperm with an eight subtly. Dates from the previous song, hell you can start carrying guns till crash. And to dad's office of promise, threw a hole in the floor and behind him rocks. His army of 100 something swarm of forks all there. Unraveling is 1 kilometer long list of things most certain to be so. You pace the dance floor for any people to post. And upon clearing your rapid self, don't stop with both eyes full blooded than this. zeros and ones in the whole pursuit of a Tatanka can afford the mezzanines and slow. With all their life and these blows coming weeks to death. This is no joke, they can see themselves at 50 and on psychic arm in the ever evening of their years. Buckle down in the absolute wind spot between two rather serious magnets. What are hell dressed daughter and nor? Waren etwa 9 Minuten vom gerade erschienenen zweiten Album des Sextetts Subtle aus Oakland, Kalifornien. Nur 2 Songs hintereinander waren das, aber mit so viel Brüchen, Einschüben und Ideen, dass man gar nicht so leicht sagen kann, wo der eine aufhört und der nächste anfängt. Einige der 6 Musiker von Subtle sind Insidern von diversen anderen Projekten her bekannt. Ein Sticker auf der LP-Hülle und das Internet helfen Leuten wie uns weiter, dass damit Adam Drucker alias Dose One gemeint ist, der Texter, Rapper und Grafiker und der Drum Machine-Spezialist Jeffrey Logan alias Jell. Die sind zum Beispiel die treibende Kraft des Acts Themselves. Seit 2001 arbeiten die beiden aber auch in einer sogenannten richtigen Band mit unter anderem Schlagzeug, Cello und Holzblasinstrumenten. Subtle nennt sich die Band ohne Scheu, was in etwa subtil, feinsinnig, raffiniert bedeutet. In der Tat ist mir so eine surreale Mischung aus Rap und sagen wir Prog-Rock und Beatles-Harmonien noch nicht zu Ohren gekommen. Deshalb am Ende dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk so gegen 2.50 Uhr noch mehr von dem Sextett Subtle aus Oakland, Kalifornien.

That puts the music on the turntables. He's idiotic, and yet I find him completely charming. It's been like that since the beginning. Pardon me, your name, sir? Kid Koala. What do you do for a living? Well, I make more playing records on turntables. See? You've heard the kind of thing. It goes roughly like this. You get out there and do your strut your stuff. I didn't spend all that money on turntables for nothing. I believe in you. You gotta believe in yourself. Your mom's favorite DJ nannte der kanadische DJ Kid Koala sein neues und drittes Album, der Lieblings-DJ deiner Mutter. Kid Koala wurde 1975 in Vancouver als Eric San geboren. Er lebt heute in Montreal und ist in meinen Ohren einer der gewitztesten DJs überhaupt. Seine virtuosen Fähigkeiten, unterschiedlichste Musikstile zu mischen, sind wahrscheinlich das Auffälligste an seinen Platten. Genauso interessant sind aber auch die Dialogfetzen aus obskuren Quellen. Sie sind voll von selbstironischen Verweisen auf DJs und ihre Vinylsucht und werden oft als Episoden einer Art Fortsetzungsgeschichte zwischen die Musikstücke eingestreut. Kid Koala bringt seine Platten-Jonglierkunst auch in Bandprojekte ein. Zum Beispiel tourt er mit der Funk-Groove-Band Bullfrog und eine eigene Gruppe mit dem Namen Slew existiert ebenfalls. Eric San, alias Kid Koala, ist obendrein ein sehr begabter Cartoonist. Ein Buch mit einer durchgehenden, längeren, rührenden Geschichte plus Begleit-CD ist im Jahr 2003 erschienen. Newphonia Must Fall heißt das Buch. Noch dieses Werk von Kid Koala kann ich nur wärmstens empfehlen. Von Kid Koalas neuem Album Your Mom's Favorite DJ waren in der Vinyl-Trilogie gerade zwei Tracks zu hören. Jeweils die ersten beiden Stücke der B- und A-Seite der LP. Der Titel der Rocknummer verweist auf Kid Koalas Bandprojekt SLU. SLU Test 2 heißt der Track. Die Nummer mit der Swing-Musik ist die Ouvertüre der neuen Kid Koala LP. Und dazwischen gab es einen Ausschnitt aus einer Live-Übertragung eines New Yorker Radiosenders vom 9. Juli 1938. Zu hören waren Count Basie und sein Orchester. Every Tub heißt die Nummer und als Solisten brillierten unter anderem Count Basie Klavier, Harry Edison Trompete und die Saxophonisten Lester Young und Herschel Evans. Herschel Evans war damals 28 oder 29 Jahre alt. Er starb im Februar des nächsten Jahres, 1939, nachdem er bei einem Auftritt der Basie Band in Hartford zusammengebrochen war. Gefunden habe ich die Count Basie-Nummer aus dem Radio auf einer Doppel-LP von CBS Records aus dem Jahr 1972. Count Basie Super Chief heißt das prima Doppelalbum. Und jetzt betreten wir das Reich der kleinen, knisternden Rille. Cry, cry, cry. That's what I want you to do. And think of all the lonely nights that I sit alone and cried over you. Cry, cry, cry. See you shed a few tears, and maybe you'll realize what I've been going through for so many years. I want you to cry. Yes, I want you to cry me a sea. Yes, I know someone's gonna hurt you, just like you've been hurting me. Well, I want you to go on and cry. I want you to get on your knees and cry, baby. Cry, cry, cry. Let your tears fall like rain. Maybe I'll realize that my love for you is not in vain. Cry. I want you to cry. Yes, I want you to get on your knees and cry. Sweet Inspiration, das war sozusagen die klingende Visitenkarte eines Gesangsquartetts, das unzählige Titel von von Aretha Franklin und anderen Soul-Größen in den 60er Jahren veredelt hat. The Sweet Inspirations. Der bekannte Gospel-Kenner und Sänger Elvis Presley bestand seit seinem Comeback Ende der 60er Jahre auch immer wieder auf den Sweet Inspirations als Begleitchor. Aber Platten unter ihrem eigenen Namen brachten die Sweet Inspirations auch raus, allerdings erst nach Jahren als anonyme Background-Sängerin. Sissy Drinkard-Houston, Myrna Smith, Sylvia Shamwell und Estelle Brown. Der Song Sweet Inspiration dürfte einer der bekannteren Songs der Sweet Inspirations sein. 1968 erschien er als Single und die Gitarrenfigur zu Beginn der Nummer scheint auch Elvis und oder seinen Produzenten gefallen zu haben. Das Intro taucht nämlich sehr ähnlich klingend auch zu Beginn von Elvis' 69er Hit Suspicious Minds auf. Los ging diese Trilogie aus 7-Inch Singles mit einer kleinen roten Vinylscheibe aus Frankreich. Bobby Bland, damals 30 Jahre alt, sang Cry, Cry, Cry, anno 1960 war das, und danach lag eine Original-US-Pressung des legendären Stax-Labels auf einem der Plattenspieler hier im Studio des Deutschlandfunks. Booker T and the MGs mit Summertime, die B-Seite Keep Her aus dem Jahr 1967. We'll be right back. ausschließlich Musik von Vinylschallplatten, gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Instrumentals aus den Jahren 1971 und 72. Die erste Nummer war 71 ein internationaler Hit und ist vielleicht dem einen oder der anderen noch in Erinnerung. Scorpio heißt der Track, von Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band. Und das waren im Wesentlichen Mitglieder der Funk Brothers, Musiker, die anonym für das instrumentale Feuer unzähliger Hits des Motown-Labels sorgten. Bei Dennis Coffey Scorpio wurde zum Beispiel der Bassist Bob Babbitt mit einem Solo gefeatured und das auf einer Hitsingle. Nach Dennis Coffey und Kollegen gab es den Sanctified Satisfied Toe Tapper von einem Little Richard-Album aus dem Jahr 1972. The Second Coming heißt das Comeback-Album, und das war beileibe nicht das erste Comeback-Album Little Richards, aber eines seiner überzeugendsten. Produziert hat Little Richard die LP zusammen mit seinem Mentor aus den 50er Jahren, mit Otis Blackwell. Am Schlagzeug saß bei diesen Little Richard Sessions derselbe, der auch bei vielen Little Richard Hits aus den 50er Jahren seinen Teil zum Erfolg beigetragen hatte, Earl Palmer. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde jetzt ein Ausschnitt aus einem spannenden Live-Doppelalbum der Isley Brothers. The Isley Brothers 1973 mit einem Medley aus zwei Titeln, Ohio, komponiert von Neil Young, und Machine Gun von Jimi Hendrix. Der Song Ohio ist bekanntlich ein Statement zur Erschießung von vier Studenten durch die Nationalgarde während einer Demonstration anno 1970 in den USA. The Isley Brothers. One summer day.